gun again. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce, bounce, bounce and strike. Bounce and strike. Bounce and strike. Bounce and strike. Bounce and strike. Hier im Dreck, ohne deutsche Hilfe, werdet ihr leicht verreckt. Was sind denn hier gegen euer eigenes Land? Wenn euch zu den Kommis, dann geht noch ein Verstand. Bam, bam, bam, der Dreck. Bam, bam, bam, der Dreck. Bam, bam, bam, der Dreck. Bam, bam, bam, der Dreck. Bam, der Dreck. Bam, der Dreck. Bam, der Dreck. Bam, der Dreck. Wie die Schweine, kann das alles sein? Seid euch diese Frage, rollt ihr endlich ein? Das ist schon mal so, ist schon lange out. Da ist keine Droge, habt ihr hingeschaut? Bam, bam, bam, ihr Dreck! Bam, bam, bam, ihr Dreck! Bam, bam, bam, ihr Dreck! Bam, bam, bam, ihr Dreck! Bam, ihr Dreck! Bam, ihr Dreck! Bam, ihr Dreck! Bam, ihr Dreck! Dreck! Bam, bam, bam, der Dreck! Bam, bam, bam, der Dreck!